Heidi ho, liebes YouTube-Publikum. Wir haben eine neue Sendung. Politik Spezial 68. Stefan Brandner endlich nach Jahren des rechtsextremistischen Terrors, den er da als Ausschussführer abgeliefert hat, jetzt endlich gelöst. Dann endlich gute Flüchtlingspolitik. Der Herr Miri, der ja im Libanon verfolgt wird mit seiner Familie, hier endlich wieder aufgenommen, nachdem er die faschistische Polizei abgeschoben hat. Wir sprechen über realistischste Neuserien, die sich auf Netflix eingenistet haben, nämlich mit Wir sind die Welle, also auch super. Dann, was haben wir noch? Ja, Wahlen in Spanien natürlich auch richtig scheiße, jetzt Nazis auch dort. Ja. Nazis und Faschos. Richtig ärgerlich. Richtig ärgerlich. Und ja, ich weiß ja, was haben wir sonst noch mit drin, was wir hier... Viel Liebe. Ach, Liebe ist in Hannover gewählt worden. Ja, das stimmt. Also endlich Liebe. Da ziehe ich jetzt endlich hin. Genau, bei dir ist ja der Umzugswagen quasi schon, steht ja schon vor der Haustür. Ganz klar. Das und mehr findet ihr im richtigen Link zum Politik-Spezial 68. Der ist unten eingeblendet. Und die Langversion findet ihr dort. Bis denne.